100 Jahre nach der Erstürmung der Bastille tagte denn in Paris ein Freimaurerkongress, dem eine Zusammenkunft von Brüdern aus Italien und Ungarn in Turin vorausgegangen war und andere folgten. Wenn auf dem Kongress in Paris zum Beispiel die Großlogen in England und in Schottland fehlten, weil der Großorient atheistisch geworden sei, oder die Großlogen aus Deutschland, weil die offiziellen Verbindungen augenblicklich ruhten, so hat das keine Bedeutung. Die schottischen Logen und die schwarzen Logen brauchten keinen Kongress, um ihre Zusammengehörigkeit zu beweisen. Das Fehlen einiger Großlogen vertarnte sogar besser das Verbrechen, das hier beschlossen wurde. Die Hochgradbrüder und die unsichtbaren Väter in England standen wachsam hinter dem Kongress in Paris. Dieser Kongress hatte allein die Aufgabe, der Bruderkette der ganzen Welt die freimaurerischen Absichten für die kommende weltgeschichtliche Entwicklung zu sagen, ganz gleich, ob alle freimaurerischen Großmächte auf dem Kongress vertreten waren oder nicht. Die Worte des Festredners des Großorient in Frankreich, Bruder Francolin, kündeten der Weltbruderkette, Zitat: Wer wird der Welt zum Bewusstsein bringen, wie und durch welche Organe inmitten freier Völker die Volkssouveränität ausgeübt werden muss? Wer wird ihr immer wieder in Erinnerung rufen, dass für die wirkliche Emanzipation der Intelligenz, also der Juden, die Erziehung der Massen die unentbehrliche Vorbedingung ist? Zitat Ende. Natürlich will dies alles die Weltfreimaurerei. Sie wird durch unablässiges Studium der sozialen Reformen die republikanische Entwicklung fördern. In dem Sturz der Monarchien, das heißt der unabhängigen Staatsgewalten, liegt für die Bruderkette der Welt, die die Tyrannei Judas will, das Heil. Zitat: Die soziale Revolution ist es, welche unseren gemeinsamen Feind zu Fall bringen wird, wie sie alle Tyrannen Europas und der ganzen Welt untergräbt, ganz wie Heinrich Heine mit Prophetenblick schon 1835 voraussagte: Ihr werdet demnächst bei unserem Nachbarn Zeuge eines Zusammenbruches sein, im Vergleich mit welchem unsere Revolution nur ein Kinderspiel war. Zitat Ende. Bruder Francolin wusste genau, dass Heinrich Heine, Scheim-Bückeburg, der Rassejude, nicht eine freimaurerische Revolution, sondern eine deutsch-völkische vorausgesagt hat. Da Bruder Francolin aber mit allen Juden nicht so sehr fürchtete als die Erfüllung dieser Prophetie, so fälschte er sie in dem angeführten Sinne um. Die Bruderkette der Welt bekam von ihm weiter zu hören, Zitat: Der Tag wird kommen, an welchem bei den Völkern, die weder ein 18. Jahrhundert noch ein 1789 hatten, die Monarchien und die Religionen zusammenstürzen. Dieser Tag ist nicht mehr fern. Das ist der Tag, den wir erwarten. An diesem Tage werden alle vergewaltigten Provinzen, das zielt auf Elsass-Lothringen, die polnischen Provinzen Preußens, Österreich und Russland, auf das Trentino, die Südslawen Österreichs und Tschechen, ihre Selbstbestimmungsrechte wiedererhalten. Dann werden alle Großlogen und Großoriente der ganzen Welt sich in einer Universalverbrüderung zusammenfinden. Die Spaltungen und die Landesgrenzen, durch welche die Freimaurerei getrennt ist, werden dann verschwunden sein. Das ist das glanzvolle Zukunftsideal, das uns vorschwebt. Unsere Sache ist es, den Tag dieser allgemeinen Verbrüderung zu beschleunigen. Zitat Ende. Klar enthüllt Bruder Francolin die freimaurerisch-jüdischen Pläne. Er wendet sich dann noch demagogisch an die freimaurerischen Arbeiterinternationalen und an die unterdrückten Völker, dabei natürlich auch an die Juden, und fordert für alle, besonders für die Juden, Gerechtigkeit. Nun, wir wissen, dass es nur eine Gerechtigkeit für den Juden gibt, nämlich der Tag jener tyrannischen Herrschaft des Juden über unterjochte Völker und Arbeitssklaven. Die italienische Freimaurerei begleitet die Enthüllungen dieser verbrecherischen Judenpläne mit entsprechenden Kundgebungen. Der Jude Lemmy, der Großmeister des Großorients in Italien, hatte ausgesprochen, Zitat: Die Allianz mit Österreich widerspricht allen Traditionen unserer nationalen Erhebung. Sie macht uns zu Mitschuldigen der Usurpationen des Hauses Habsburg auf der Balkanhalbinsel, Macht der Mission Italiens hinsichtlich der Volksstämme im Orient, welche die Unabhängigkeit und die Freiheit erstreben, ein Ende. Zitat Ende. Der judenblütige Hochgradbruder Aurelio Saffi ruft, Zitat, die Angelegenheit Elsass-Lothringen, welche den europäischen Frieden bedroht, weil das die Brüder Freimaurer so wollen, wird an dem vielleicht nicht mehr fernen Tage die gewünschte Erledigung finden, an welchem das Jungdeutschland des freien Gedankens und der Arbeit, das freimaurerische Jungdeutschland, an die Stelle des kaiserlichen Deutschlands treten wird. Zitat Ende. Andere Brüder in Italien kündeten, Zitat, Frankreich, England, Italien sind als die Bannerträger der europäischen Völker auf der Bahn der Freiheit zu berufen, den gerechten Vertrag des Aec vom Foedus im Sinne Paneuropas und der Weltrepublik herbeizuführen. Töricht und vaterlandsverräterisch handeln die Regierungen, welche dem Wege der Gerechtigkeit die Barbarei vorziehen. Zitat Ende. Wir kennen die Sprache der Juden und Freimaurer und erstaunt fragen wir uns, haben denn die Regierungen der Staaten, die noch nicht vollständig in freimaurerischer Gewalt waren, diese Sprache nicht gekannt und nicht gehört, dass in Paris ihnen der Untergang mit zynischer Offenheit angedroht war? Hat die Sonderheit, die deutsche Regierung, hat Bismarck nichts von alledem erfahren? Oder ist ihm das von freimaurerischen Beamten, die ihn als Beamte pflichtgemäß hätten warnen müssen, aus freimaurerischer Gehorsamspflicht verschwiegen worden? War der diplomatische Dienst schon damals in Freimaurerhänden? Erinnerte sich Bismarck nicht an die Warnungen früherer Jahre? Es handelt sich bei der Konferenz in Paris doch nicht um unverantwortliche Äußerungen irgendeines harmlosen Bundes, sondern um amtliche Äußerungen einer über die ganze Welt verbreiteten Organisation, die in den verschiedenen Ländern durch ihre Mitglieder die verantwortliche Regierung bildete und beaufsichtigte, die die Mitwirkung aller staatlichen Faktoren für ihre Ziele in allen Ländern Kraft ihrer eigenen Äußerungen erstrebte, die schon Beweise genug dafür geliefert hat, dass sie in der Lage war, die öffentliche Meinung zu erzeugen und zu lenken und zu Aktionen zu schreiten, die die Goyim-Völker erschütterten. Sie war eine Feindmacht ersten Ranges, die in Paris ihre Stimme erhob. Sie blieb es, weil die Völker nichts von ihr erfuhren und Warnungen an Einzelne, selbst an Bismarck, erfolglos geblieben waren. In der Weihnachtsnummer der Truth, die Wahrheit, 1890, sind die Beschlüsse des Freimaurerkongresses von Paris bildlich wiedergegeben. Die Nummer zeigt eine Karte, die das Europa des Jahres 1919, das heißt das des Jahres der Verträge von Versailles, Trianon und Saint-Germain und die Bolschewisierung Russlands durch das Wort Russia Desert, Russland verwüstet, anzeigt. Daneben bringt sie eine bildliche Darstellung, die die Revolution, die Entthronung der Monarchen, insbesondere eine Flucht des deutschen Kaisers vorführt und ruft Magier um Hilfe zur Durchführung der Pläne an. Diese denkwürdige Weihnachtsnummer der Truth ist an einem Yahweh-Tage, dem 25.12.1890, erschienen. Es war auch dies eine offene Kampfansage an die Völker, Regierungen und Staaten Mittel- und Osteuropas.